Sonne, Regen, Schnee. Vorbei ist alles weh. Regen, Schnee und Sonne, die Welt ist voller Wonne. Die Nacht ist voller Sterne und ich hab dich so gerne. Sonne, Schnee und Regen, über alles Segen. Sonne, Regen, Schnee, vorbei ist alles weh. Begleitet mich ein kleines Lied, ob Sonnenschein, ob Regen, ein kleines Liedchen mit mir zieht. Geht mir an manchen Tagen selbst noch die kleinste Sache schief. Ich werde nicht verzagen, dank meines Lebens Leitmotiv. Des Lebens Leitmotiv. Sonne, Schnee und Regen, über alles Segen. Sonne, Regen, Schnee, vorbei ist alles weh. Regen, Schnee und Sonne, die Welt ist voller Wonne. Die Nacht ist voller Sterne und ich hab dich so gerne. Vorbei ist alles weh. Ich rutschte mit dem Wagen in einer regenfeuchten Nacht, in einen Straßengraben und lauter Blech auf Blech gekracht. Doch in das Abwärtsgleiten kam mir ganz plötzlich in den Sinn das Lied aus alten Zeiten, ein Glück, dass ich am Leben bin. Sonne, Schnee und Regen, über alles Segen. Sonne, Regen, Schnee, vorbei ist alles weh. Regen, Schnee und Sonne, die Welt ist voller Wonne. Die Nacht ist voller Sterne und ich hab dich so gerne. Sonne, Schnee und Regen, über alles Segen. Sonne, Regen, Schnee, vorbei ist alles weh. Ist voller Sterne und ich hab dich so gerne. Sonne, Schnee und Regen, über alles Segen. Sonne, Regen, Schnee, vorbei ist alles weh. Sonne, Schnee und Regen, über alles Segen. Sonne, Regen, Schnee, vorbei ist alles weh. Regen, Schnee und Sonne.